Miteinander sprechen. Übung 6a. Hören Sie den Dialog. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hätte gern einen Mantel. Könnten Sie mir welche zeigen? Ja, sicher. Welche Größe brauchen Sie denn? Normalerweise trage ich Größe 38. Manchmal passt auch 36. Probieren Sie doch mal diesen dunkelblauen hier. Der ist sehr klassisch. Hier drüben ist ein Spiegel. Ja, gut. Ach, ich weiß nicht. Der macht mich irgendwie alt. Außerdem ist er zu groß. Wie ist es mit dem roten? Der würde Ihnen bestimmt sehr gut stehen. Ja, der gefällt mir gut. Was kostet er denn? 298 Euro. Oh, das ist mir zu teuer. Könnten Sie mir noch etwas anderes zeigen? Warten Sie mal. Die Mäntel auf diesem Ständer sind im Sonderangebot. Da ist ein sehr hübscher hellgrüner dabei. Er ist aber nur noch in Größe 36 da. Danke. Ja, der ist schön. Und er passt genau. 79 Euro. Das ist ja wirklich billig. Den nehme ich. Ja, gern. Ich würde gern mit Karte zahlen. Geht das? Bar oder mit Karte, ganz wie Sie wünschen. Bitte. Vielen Dank und viel Freude mit dem Mantel. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.